All that we see unseen is but a dream within a dream. Zerum, number 2. One, ohne, oh no, on, oh no. No two is a number 2. To tell, to learns, to morrow, to ra, to tem, to ken, to u, to bako, to mato, to aster, to uth, to ska, to pi, to s, to sh, to u. To begin lundi, to continue mardi, to do mercredi, to sustain jeudi, to end vendredi, to enjoy samedi, to rest dimanche, toujours. Number 29. No, 2, 9. No, 2, 9. No, 2, 9. From no to no, disintegrated. Not oh no. Oh, to no. To no, no. Oh no, not. No, not oh. Oh no, to n. No, to no. So and so and so and so and so too. Maman, maman, ma, ma, m, aman, m, aman. But moot. One or the other or another or a mother, why bother her? Übersetzung. Liebe Mutter, gib mir die Butter, sagten wir, gib sie hier. Oder eine oder ein anderes oder ein anderes oder eine Mutter, warum Butter alles in Butter hier? Mutter, Butter, Mut, Bat, Mut, Bat, Mu, Bu, M, Bu, U. Off spring. Ceci n'est pas un pip. Ceci n'est pas une pipe oder was? Ist keine Pfeife, nicht, da pfeife ich drauf. Pipe oder nicht, pipupa, pipupa, pipapo. Sale e tabacchi. Tabacchi e sale. Tabaksal, schmutziger Tabak. Das Nichts ist, was es nicht ist. Das Nichts ist, was es nicht ist. Das Nichts ist, was es nicht ist. Das Nichts ist, was es nicht ist. Das ist nicht, was es nicht ist. Das ist nicht, was es nicht ist. Ich esse nicht, was es nicht ist. Ich esse es nicht. Was ist das? Zerum, war and God. Je sais, je suis, je suis Jésus. Adieu, adieu, à qui? Liebe Gott, böse. 10 Verbote. Nicht zu perfekt, liebe Gott, böse. Du sollst nicht lachen, liebe Gott, böse. Du sollst kein Bild machen von Gott, liebe Gott und die Welt, böse. Du sollst nicht sagen, oh Gott, verdammte Scheiße, Schweinebacke, Linksfixer, liebe Gott, ganz schön böse. Du sollst nicht faulenzen, außer du musst. Liebe Gott, sonst böse. Du sollst nicht Kritik machen auf Vater und Mutter. Liebe Gott, Vater, sehr böse. Du sollst nicht tot machen. Liebe Gott, furchtbar böse. Du sollst nicht schöne Augen machen, fremde Leute. Liebe Gott, wirklich böse. Du sollst nicht sagen, Dinge, die stimmen nicht. Liebe Gott, böse. Du sollst nicht sagen, Mann, das will ich auch. Liebe Gott, auch böse. Liebe Gott, immer böse. Liebe Gott, böse. Böse Gott. La frontière entre ça et ça et ça et ça et ça. Goldmine. L'or, l'oro, l'heure, l'heure, l'horreur. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. War, wars, wars, war. Was war? War, war, war was? War, was here. Hero now, hero new, now here, how near. Peace, peace, peace, please. You could be honest to everyone. You could lie to everyone. You can confuse both. Freie Wahl, entweder oder. Zerum, orientation, 2. Conseil au sédentaire, farum. Here you go. and there, and away. West, east. Accidental, occidental. Avoid this area. This is left. This is right. That's right. Right. Left is right. Right is right. What's left? Right is left. Left is left. Right? Right has just left. This is it. This it is. It is this. Is it this? It this is. Is this it? That's it. What? Where? My sui. I suim. I suima. Suimai. We mais. We mesu. I mesu. We mesu. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy cerca, pocos kilómetros. Take a walk. Count your steps. Now, forget. What place? Where you came from, womb. Where you drank from, breast. Where you see from, eye. Where you live, earth. Where you pinch a hole. Zarum, ceci, ceci. Breathe in and count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, stop thinking about it. Tout est visible, invisible, indivisible. Zile. In si, in si, in si. C'est génial. Désir de dire si. Avenir, devenir, souvenir. Vous êtes curieux, sérieux, heureux. Continuez, s'il vous plaît. Soleil. Soleil, io, elle, le, soy. Sol, le, soleil, il sole. Oh, sole mio, oh. Mi sole, oh, oh. Sole, oh mio, oh sole mio, solo mio, oh, mi sole Dio, io e mi sol, oh, solo io, oh. Miss something, miss universe, mister, mysterium, mystery, Mrs. Sirius. So, I am here, then, at random, obliging unsophisticated methods. Was machst du? Un peu, un peu. In, out, ni, tu, nuti, nuit. Si tu l'aimes ou pas, écoutez. Ça y est, merci. Mix up your name, name, name, name, main, mina, mean, main, enum, enum, enum, amen. Moi, manger peu à peu. Sierine, Sierine, Sierine, Sierie, Siri, cri. Le dernier. Hier bin ich. Pièce à lire, c'est-à-dire, regardez là, là, là, et venez ici. Au revoir. Sort out, sort off, sortie.